Wir sahen auch, dass es in Toledo war, wo die Juden sich erneut die nordisch-germanische Kabbala verschafften, die sie bereits auf irgendeine Art am Rhein kennengelernt hatten, als sie vom Osten kamen. Es war in Toledo, einer Stadt, die die Westgoten gegründet und wieder verloren hatten, wo die Juden zuerst begannen, sich im Mittelalter auf die numerische Kabbala zu beziehen. Wolfram von Eschenbach spricht von Phlegetanis als von einem Heiden seitens des Vaters, der ein Physiker oder Arzt mit großen astrologischen Kenntnissen gewesen sein soll. Ein Israeli oder Verwandter von Israeliten, die von Salomon abstammen sollen und der einen Jungstier anbetete. Kein Jude, wohl ein Israelit, würde im 12., 11. oder 10. Jahrhundert einen Jungstier anbeten. Ein Heide schon. In dieser ganzen Angelegenheit Phlegetanis verbirgt sich etwas anderes, das mit den Juden nichts zu tun hat, aber mit den wahren Heiden. Vor allem mit der Astrologie, mit den astrologischen Epochen, mit dem Zeitalter des Widder. Weil Phlegetanis außerdem den Namen Gral in den Sternen gelesen hat. Ohne Notwendigkeit dieser Sache weiter auf den Grund gehen zu müssen, könnten wir annehmen, dass der Abstieg, der Einstieg oder der Fall der hyperboreischen Siddhas auf der Erde sich im Widder, das ist der Hammel, vollzogen hat, der gleichzeitig Rama und Wotan ist. Und Rama ist der 7. Avatar, der des Aufbruches und Verlustes von Hyperborea, von Paradesha, mit dem Swastika Dextrogira des Auszuges, mit dem Gral, der vor dem Zusammenbruch gerettet wurde und von Rama Wotan wieder zurückgewonnen wird. Wie wir sehen werden, wird weder Wolfram noch sonst jemand uns jemals sagen, was der Gral ist. Ohne beanspruchen zu wollen, dies endgültig entdeckt zu haben, glauben wir, uns dem so gut gehüteten Geheimnis zu nähern und trotzdem genügend bestimmen können, um esoterisch durchdrungen zu sein, von der Praxis im Gedächtnis des Blutes zu lesen. Gral kann auch Hagal sein. Weil diese Rune ein Stern ist und die Form eines Sternes hat. Der Sternenmensch, desjenigen der 7. Sonne der Mayas. Die Wiederkehr durch den doppelten Morgenstern. Ein Name, Mensch, den man in den Sternen gelesen hat. Und der von jenseits der Sterne im Widder herabgekommen ist, der Jungstier, Ram oder Rama, Phlegetanis. Man muss es entziffern. Von Toledo kommt Kyot oder Kyot, der die Geschichte in einem Buch, geschrieben in heidnischer Sprache, also in Runen, gelesen hat, um von da zu Wolfram von Eschenbach zu gelangen, der ein Minnesänger, ein Sänger und ein Pfleger der Minne, Mana, Mani, Mens, Man ist, die Rune Man, die Hälfte nur der Rune Hag'al, der Aufbruch des Sternes, der wieder erobert, wieder auferstehen muss durch die verwandelte Alchemie des Gral Hag'al. Über einem grünsmaragdenen Bergkegel brachte der Wunsch des Paradieses einen Gegenstand, der Gral hieß. Es war Hermann von der Aue, der große Dichter und Minnesänger, der die Romanze des Arthur in der deutschen Dichtung kurz vor Wolfram von Eschenbach verbreitete. König Arthur ist in Wirklichkeit Thor, der Asengott mit dem Hammer. Der Legende nach wird er in einem militärischen Heerführer der Kymren des Nordens und der Waliser, die im 5. Jahrhundert und zu Beginn des 6. gegen die Angelsachsen kämpften, verkörpert haben. In der Epoche der fahrenden Ritter und keltischen Dichter verwandelt er sich in das Urbild des gerechten und mutigen Königs. Dann fügt man die Gralslegende in den keltischen und bretonischen Zyklus ein. Wolfram macht daraus eine zentrale Figur seines Mysteriums. Denn, wie wir sahen, ist Arctus gleich Arktikos. Und Arthos bedeutet Bär, Arktikos, Pol, mit Bär. Aus der Konstellation der polaren Bären, die Säule, der Vril, der Stern des Ursprungs, der des Apollo Luzifer. Und Arthur Arthos, ein Roy Fernemont, müßiger König, der nichts tut und nur führt, wie der Merowinger, sendet seine Heldenkrieger aus, den Gral zu erobern. Die andere Hälfte der Rune Hag'al zurückerobern. Die Rune Ir, des zweiten Todes, und die zusammen mit der Rune Mann, den Stern des Ursprungs, Hag'al, wiedererobern werden. Den Arya, den zweimal Geborenen, den totalen Menschen. Sich auf Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg beziehend, sagte Wolfram etwas Seltsames. Isolde ist Ich-Solde. Isolde gleich Island, Insel, Isole. Ich auf der Insel. Auf der Insel des Juwels der Tibeter, des Chakras Svadhisthana oder Muladhara, wo die Schlange Kundalini, die schöne Schlafende, die Walküre Brunhild in einem Feuerkreis schläft. Die sie aufwecken, die ihr dienen und mit der Minne, dem Minnedienst lieben, sind die Ritter der Tafelrunde, des Pols, des Königs Arctus Thor. Es sind die Helden, Asketenkrieger der Grals-Dynastie, eine einzige hyperboreische Familie, wie man bei Wolfram sehen wird. Die Krieger des Wotan-Ordens und des esoterischen Hitlerismus. Es sind die Söhne von Vovre Salde, der Insel, die Söhne der Witwe von Lilith, die Kameradin Luzifers und erste Kameradin Adams, Ella-El. Und Parzival, wer war Parzival, woher kommt dieser Name, auch Klus? In von Eschenbachs Dichtung sagt uns Sigune, es bedeutet Perceaval, in Französisch durchqueren, das Tal durchschreiten, das Herz sicher mit einer Lanze. Das Chakra Anahata des Herzens mit einer Lanze der polaren Achse durchbohrt. Denn nur in diesem Chakra wird die Minne, der Amor, zum Erlebnis. Und nur so wird die Erkenntnis des Gral vervollständigt. Das ist Parzival, diese heldische Möglichkeit in einem heldenhaften Zyklus im Yuga des Helden. Sigune sagt, dein Name ist geteilt durch die Mitte, der geteilte Mensch, der geteilte Stern, allein mit der Rune Mann. Und Parzival muss den Gral finden, die Vollständigkeit der Rune Hag'al, den Einweihungstod, die Rune ihr.